Am Anfang geht es Ihnen mit der Arbeitslosigkeit noch recht gut. Sie bekommen vielleicht Arbeitslosengeld 1, also für ein Jahr 60% Ihres Nettogehalts. 67%, falls Sie Kinder haben. Maximal aber 2000 Euro in Westdeutschland, in Ostdeutschland nur knapp 1900. Sie machen sich auf die Suche nach einem neuen Job und trinken abends mit Freunden in den Bars, in denen Sie schon immer getrunken haben. Sie erzählen den Freunden, wie deprimierend die Jobsuche ist. Und wenn die Freunde von der Arbeit reden, dann erzählen sie eben Geschichten von früher. Einen neuen Job finden sie nicht. Am Anfang, weil sie noch wählerisch sind. Am Ende dann, weil die Leute, die die Jobs vergeben, sich fragen, wieso sie so lange keinen neuen Job gefunden haben. Oder weil es gerade einfach keine Jobs gibt. Das kommt vor. Vielleicht können sie auch nicht aus ihrer Stadt weg, weil sie dort ein Kind haben. Oder ein Tier. Oder eine Oma, die sie pflegen. Das Arbeitsamt hält Beschäftigungen für zumutbar, wenn die täglichen Pendelzeiten zwischen Wohnung und Arbeitsplatz unter 2,5 Stunden liegen. Vielleicht gibt es den Beruf auch gar nicht mehr, den Sie gelernt haben. Ohnehin müssen Sie sich langsam von dem Gedanken verabschieden, dass Sie einem Berufsstand angehören. Vom 7. Monat der Arbeitslosigkeit an ist Ihnen jede, wirklich jede Beschäftigung zumutbar, deren Lohn höher ist als das Arbeitslosengeld. Sie haben zufällig keine Partnerin, die genug Geld besitzt, um sie mitzuversorgen. Falls Sie doch eine hatten, dann vielleicht jetzt nicht mehr, weil sie ihre Lethargie nicht mehr ertragen konnte. Arbeitslosigkeit führt zu einem höheren Trennungsrisiko, vor allem wenn es der Mann ist, der arbeitslos wird. Am Abend der Trennung kommen Freunde zu Ihnen nach Hause. Die Freunde sagen, dass alles wieder gut wird. Sie nicken. Mal schauen, wie lange die Freunde noch kommen. Menschen, die länger als ein Jahr arbeitslos sind, fühlen sich häufiger sozial isoliert und unglücklich.